So, wie gesagt, kurz nach halb machen wir gleich unser Gewinnspiel. L, wie sieht's aus? Nee, L, du hast jetzt Pause. Jetzt kommt nämlich gleich hier der Max mit dem Verkehr. Ja, und jetzt sagt er sicher noch, wo er seine Schuhe gekauft hat. Nein, das sagt er nicht. 22 Uhr und ganz genau 32 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Heidelberg-Schwetzingen und Kronau. Baustelle 10 Kilometer stockender Verkehr. Und A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Dreieck Hockenheim und Kreuzwaldorf. Hohes Verkehrsaufkommen, 6 Kilometer stockender Verkehr. Bitte fahren Sie vorsichtig. Am Abend, am Freitag. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Von Süd nach Nord, von Ost nach West. Überall stößt man auf Charlies Nest. Er lockt euch ungeniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. So, nach schon mal, ihr seid auch okay? Also, dann kann's losgehen. Und jetzt wird gespielt. 1, 2, 3. Los geht's, Leute, es ist soweit. Ladies und Gentlemen, das Spiel geht los. Der Gewinner erhält alle. Da sind wir. Wir suchen 5 Interpreten. Und die Action noch härter. Okay, DJ. Juhu! Stark! Look out! Und zwar ist das Deutsche Welle Spezial. Na gut. 01388000. 1, 2, 3, 4. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel 01388000. Wer 5 Interpreten zusammen hat, es sind jetzt schon 5, aber wir machen noch mal dazu. Beim Stechen, lustvoll stöhnt in der Montagehalle. Die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Brutto, Satz an das Brutto, sei ja jetzt wieder. Nein. El, da steckst du dahinter, oder? Hast du in der CD was gemacht? Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Der große Augenblick ist gekommen, Leute. Wer ist der Gewinner? Das werden wir jetzt gleich feststellen hier. Yo, kick a little something funky for the peep. Ja, aber jetzt bin ich mal gespannt, Nachtschwärmer. 22 Uhr 41 Zwischenzeile. Ich habe jetzt den Klaus in der Leitung aus Möllenbach bei Weinheim im Odenwald. Klaus, grüß dich. Hallo. So, bist du so ein Deutscher Welle-Spezialist? Ja, also ich habe ein bisschen habe ich so die Ahnung. Aha. Gut, dann lass mal hören, bitte. Also ich habe da von euren Liedern, habe ich da den Falco mit dem Kommissar. Das war das erste, richtig. Die Nena mit dem Leuchtturm. Genau. Die Trio mit Da-Da-Da. Richtig. Fliss, Carbonara. Vollkommen richtig. Joachim Witt, der Goldene Reiter. Ja! Leider ist euch das Geiersturzflug des Brutus. Yay! Super! Spitze! Klaus, bleib dran, das gibt eine CD für dich. Super, alle anderen legen auf. Tell me, can't say. Ist gut. Ist es. Kommt gut. Ist klasse. Ein affengeiles Programm. Ordentlich traurig sei, wenn ich gewonnen habe. Jede Stunde ein Gewinnspiel. Ready, steady, ready, go. Power Radio. Good evening. In the middle of the pouring rain, everybody was happy, energy shining down on me. Yeah, I got a first class ticket, feel as good as a boy can be. I'm raving, I'm raving, I'm raving till the sweat sets for down of me. I'm raving. In the middle of the pouring rain, everybody was happy, energy shining down on me. Yeah, I've got a first class ticket, feel as good as a boy can be. I'm raving, I'm raving, I'm raving till the sweat sets for down off me. I'm raving. Das ist die aktuelle Scooter und steigt ständig. Super. Ah, einen hätten wir fast vergessen. Hallo, hallo. Ja, Logo, alle glotzen natürlich mich an. Hallo, Kelly, Oberblondine, wie geht's dir? Komm, dreh mal die Platte um. Was ist eine Platte? Oh, nein, nein, nein, nein. Für dich eine Nichtschwangere. Das war nicht ganz neu, aber das ist der Remix. Er ist ganz brandneu. Und zwar von DJ Phantasma. Sing another love song. Sing another love song. Love-Song. Dance-mäßig in Spanien sogar die Nummer 1. Ja, für alle, die sich neu zugeschaltet haben, hier geht's ins Wochenende wie jeden Freitag ab 22 Uhr mit eurem Charlie. Uhr. Hallo Nachtschwimmer. Ja, ja, die Kelly und mein Freund Al, das sind ja ein ganz besonders gelagerter Fall. Vor allem die Kelly. Ist das so schlimm? Sie kann nicht mal lesen. Na, hat das mit der Blondine zu tun? Ich weiß nicht. Kelly, wo nimmst du denn sonst dein Wissen her? Alles, was ich fürs Leben brauche, lerne ich aus einem Film oder von einem Typen. Das ist unsere Kelly. So ein Körper und kein Quäntchen Hirn im Schädel. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find ya. And you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you, what does that mean? And you said, ain't nothing gonna break my stride. Nobody's gonna slow me down. Oh no, no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Oh no, no, I got to keep on moving. You're on the road and now your plane has gone. Größer, satter, lecker. Werbung! Supergut. Sind Sie herb? Ja. Sind Sie weniger süß im Geschmack? Ja. Haben Sie unterschiedliche Geschmacksrichtungen? Ja. Sind Sie Kinley? Nee, ich bin Walter. Kinley, das herbe Erfrischungsgetränk für Erwachsene. Weniger süß im Geschmack. Bei Radio Regenbogen wird wieder quellefoniert. Wenn wir Sie anrufen, dann sollten Sie uns fix Artikel aus dem aktuellen Quellekatalog im Wert von 1.000, 2.000 oder 3.000 Mark nennen. Aber Achtung, wir brauchen Seitenzahl, Artikel und Preis. Das Quellefon bei Radio Regenbogen. Schnell bewerben jetzt unter 0621 33 75 240. Meine Quelle. New Disco Play. Disco Play. We think great. Kennt jeder schon, ne? Mark O. Vielen Dank für die Faxe schon, die gekommen sind. Wer faxen will, 0621 3375 266. Nachschau mal, meine Kelly ist jetzt ganz traurig. Wir haben sie geoutet. Kelly, was ist denn schon wieder? Vielleicht bin ich einfach im Dummsein gut. Und das muss dann wohl reichen. Ja. Sicher würde ich mich besser fühlen, wenn es auch nur einen Menschen geben würde, der dümmer ist als ich. Oh, da muss ich aber Land suchen. Mal, es kommt gleich Aktuelles, da bin ich anschließend gleich wieder da. Du hältst dich zurück, jetzt kommen die Nachrichten. Hey, warte! Ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen, das wurde mir versprochen. Aber nicht doch. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator, Max! Hau rein, Maxi! Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier. In der Nacht kühlt die Luft ab auf 9 Grad im Schwarzwald bis 5 Grad sogar. Morgen im Tagesverlauf lösen sich Nebel, Hochnebel allmählich auf. Bis zum Nachmittag kommt auch ein wenig die Sonne durch. Höchstwerte in Tallagen 15 bis 20 Grad, im Schwarzwald bei 13 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag nach Auflösung von Frühnebelfeldern freundlich und warm. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt gleich. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Die Filiale der Sparkasse in Neuenstein bei Künzelsau ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei hat die Bewohner der umliegenden Häuser gebeten, sich nicht auf der Straße blicken zu lassen. Das soll der Gangster verlangt haben. 6 Menschen hat der Mann in seiner Gewalt. 5 Millionen Mark und ein Auto hat er angeblich binnen von 5 Stunden verlangt. Sonst werde es Tote geben. Soeben wurde im Neuensteiner Gemeindehaus eine Pressekonferenz veranstaltet. Der Heilbronner Staatsanwalt Thomas Kleinschroth teilte den Journalisten mit, dass der Täter sich in Bezug auf das Ultimatum einsichtig zeigt. Auch mit einer vorläufigen Teilzahlung der 5 Millionen wäre er zufrieden. Der Mann wird anhand einer Stimmanalyse auf 30 Jahre geschätzt und anhand des Dialekts wird vermutet, dass er aus Baden stammt. Das Ziel der Polizei hier vor Ort ist ganz klar, eine Lösung durch Verhandlung zu erreichen. Stefanie Köchel, Radio Regenbogen Neuenstein. Der Bundestag hat heute mit den Stimmen der Regierungskoalition beschlossen, die Zahl seiner Mitglieder bis zum Jahr 2002 von 672 auf 598 Abgeordnete zu verkleinern. Dazu sollen die 299 Wahlkreise bis zur übernächsten Wahlperiode neu zugeschnitten werden. Bei der Explosion einer Bombe auf einem Wochenmarkt im nordalgerischen Kolea sind heute 6 Menschen getötet worden. Das meldet das staatliche Fernsehen am Abend unter Berufung auf Sicherheitskräfte. Von den 72 Verletzten waren 2 Personen am Nachmittag ihren Verletzungen erlegen. 5 Menschen schweben noch in Lebensgefahr, hieß es weiter. In Heidelberg wurde heute Abend das 45. internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg eröffnet. Bei den 9-tägigen Festspielen des unabhängigen Kinos sind rund 100 Filme aus 20 Ländern zu sehen. Zu dem Festival unter dem Motto Zeit für Geschichten werden rund 40.000 Zuschauer erwartet. Der Sport von heute. Der SC Freiburg empfing der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Das 1:0 für Freiburg brachte die dringend gebrauchten Punkte. Vielleicht war es ja gerade die ungerechtfertigte Hinausstellung von Thomas Rath in der 21. Spielminute, die das Freiburger Kämpferherz so richtig erwachen ließ. Amateurschlussmann Dietmar Hummel jedenfalls hielt seinen Kasten sauber. Er vertrat den kurzfristig wegen eines Hexenschusses ausgefallenen Jörg Schmadtke. Martin Spannring köpfte dann noch einen Sutter-Eckball zum 1:0 in die Maschen. Und das war's auch schon. Freiburg siegt hochverdient und besiegelt damit den dritten Saisonsieg gegen eine in vielen Belangen enttäuschende Elf vom Bökelberg. Arne Bicker, Radio Regenbogen, Freiburg. In einer weiteren Begegnung besiegte 1860 München den FC St. Pauli mit 4:2 Toren. Boris Becker hat am Abend beim Tennisturnier von Wien das Halbfinale erreicht. Einen Tag nach seinem Dreisatzsieg über den Elmshorner Michael Stich schlug er den Schweizer Marc Rozet im Viertelfinale 7:6 und 7:5. Der 1. FC Kaiserslautern spielte in der 2. Liga bei Rot-Weiß Essen. 4:1 besiegten die Pfälzer ihre Gastgeber. Der SV Waldhof Mannheim spielte am Abend nach dem Rücktritt von Klaus Schlappner mit dem neuen Trainer Günther Sebert in Wolfsburg 1:1 unentschieden, hieß es dort am Schluss. Die Mannheimer Adler spielten in einer Begegnung der deutschen Eishockeyliga gegen die Berlin Capitals. Mit einem 3:0-Sieg setzten die Adler ihre Erfolgsserie fort. Die Adler ließen auch beim Meisterschaftsmitkonkurrenten keine Federn. Nach torlosem ersten Durchgang brachte Neuzugang Dave Thompson die Mannheimer in der 25. Minute in Führung. Eine Minute 30 vor Drittelende erhöhte Nationalspieler Jochen Hecht auf 2:0. Die Entscheidung dann in der 45. Minute durch den Ex-Berliner Paul Beraldo. Die Adler kamen nur gegen Mitte des zweiten Drittels unter Druck. Noch erwähnenswert die hervorragende Leistung und der Shutout von Keeper Mike Rosati. Aus Berlin Michael Böck für Radio Regenbogen. Die Schwenninger Wildwings unterlagen den Krefelder Pinguinen 2:4. Die Zeit 23 Uhr und gleich 4 Minuten. Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Waldorf, Wiesloch und Kronau. Baustelle 5 Kilometer Stau. Und A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Dreieck Hockenheim und Kreuz Waldorf. Hohes Verkehrsaufkommen, 6 Kilometer stockender Verkehr. Bitte fahren Sie vorsichtig. Neue Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box, Blue Box. Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hallo Nachtschwärmer. Sperrt ganz schnell eure Muttis rein. Sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr. Der Dröhnemann fliegt euch voll ins Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, wem ich rede, ist doch klar. Charlie 2000 ist wieder da. Charlie, Charlie 2000. Lass doch alles stehen und gehen. Mach dein Radio an. Charlie, Charlie 2000. Aufgepasst, die Show beginnt. Charlie ist jetzt dran. Aha, in dieser Stunde wieder ein Gewinnspiel. Jede Menge neue Songs und L, mach eine Ansage, bitte, komm. Hey, Nachtschwärmer, da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Da muss mehr dahinter sein, komm, mehr Drive, L, bitte. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein. L, du kriegst eine dritte Chance, jetzt aber richtig. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Raus, Schuhverkäufer. Freitagabend. Nein! Durchgeknallter Turbospaß. Oh gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte Radio. To the morning light, rock my rock my baby to the broad daylight, rock my rock my baby to the morning light, rock my rock my baby to the broad daylight, rock my rock my baby to the morning light, rock my rock my baby to the broad daylight, rock my rock my baby to the morning light, rock my rock my baby to the broad daylight. As the snow flies, rock my rock my baby to the morning light, on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born. Rock my baby to the morning light, rock my baby to the broad daylight, and his mama cries, rock my baby to the morning light, cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed. Rock my baby to the morning light, rock my baby to the broad daylight. People, don't you understand, the child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Rock my baby to the morning light, rock my baby to the broad daylight. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. Rock my baby to the morning light. And a hungry little boy with a running nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. Rock my baby to the morning light. Rock my baby to the broad daylight. And his hunger burns. Rock my baby to the morning light. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight. Rock my baby to the morning light. Rock my baby to the broad daylight. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. Rock my baby to the morning light. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand. Rock my baby to the morning light. Rock my baby to the broad daylight. And as her young man dies, rock my baby to the morning light. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born. Rock my baby to the morning light. Rock my baby to the broad daylight. Well, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Rock my baby to the morning light. Rock my baby to the broad daylight. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? And hear some mama cry. Rock my baby to the morning light. On a cold and gray Chicago. A little baby child is born. Das sind die Ghetto Peoples. Ganz neu. In the Ghetto. 22.09 am Freitagabend. Computer? Programm Disco, spätes 20. Jahrhundert. Da geht's voll ab. Hier 14, I have a dream, ganz neu auch. Danke. Jetzt haben wir den Gesundheitstipp von meinem Freund. Wie hieß er denn wieder? Sagt dir der Name El Bandi was? Ach ja, genau. Okay, Stadtmeister. 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja, wissen wir, El. Moin, moin. Ach, ist das ein Schlauwetter von da. Seht ihr, da hatte ich ja noch Glück gehabt, dass sie noch offen hat heute Nachmittag, ihre Apotheke. Ne? Grüß Gott, der Herr. Was darf ich da? Haben Sie wohl eben einen Löffel mit Zucker? Ein Zuckerli? Auf dem Löffel, ich sag's es ja bereits, jawohl. Hanno, es ist in der Tat ungewöhnlich, Ihr Anliegen. Aber ich möchte einen ungewöhnlichen Löffel mit einem ungewöhnlichen Zucker da oben auf den. Ja. Ach, sehen Sie, da haben Sie es ja schon, nicht? Also. Richtige Nachtschwärmerzeit. Vielen Dank für die vielen Faxe. Wer noch einen schicken will, 0621 33 75 266. Und die Grüße auf dem Faxen lese ich jetzt dann irgendwann in nächster Zukunft vor. A never ending dream. Ecke. Nun, ich begrüße Sie, meine Herren, kommen Sie näher. Grüß Gott, Herr Direktor. Nehmen Sie Platz. Danke. Bitte schön. Wir hatten nur noch eben 4.000 Mark in die Bank eingezahlt bei Ihnen, nicht? So ist es. Ja, also ich verfolge das schon längere Zeit. Mhm. Wie kommt man an so viel Geld? Ja, ganz einfach, Herr Direktor, ich wette das alles. Und der gewinnt immer, der Kerl. Da kannst du glauben, meine Herren. Immer, Herr Direktor. Ich wette zum Beispiel, dass Sie einen Bluterguss am Hintern haben. Aber lieber Herr de Vries, die Wette verlieren Sie. Ich wette 4.000 Mark, dass Sie, wie gesagt... Am Hintern? Bei mir? Nie. Also ich wette 4.000 Mark dagegen. Top, die Wette gilt. Freundlich, jetzt. Ja, du, danke. Wenn Sie gestatten, meine Herren... Lass ich mal kurz die Hosen runter, nicht? Wir bitten, Sie. Hallo. So, sehen Sie selbst. Ist das ja erschlecht. Okay, Herr Direktor, Sie haben gewonnen. Wirklich kein Bluterguss zu sehen. Und Sie haben soeben, Moment, 4.000 Mark verloren, Herr de Vries. Ja, aber ich habe mit Herrn Schäuble gewettet, dass ich ihm für 5.000 Mark das nackte Hinterteil des Bankdirektors zeigen werde. Beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht auf. Voll cool. Party! Dann klappt's auch mit dem Nachbarn.

Lovely Summer Day von Chas. Der Produzent von dem Song kommt ja aus der Karlsruhe Gegend, genauso wie auch DJ Phantasma. Wir haben viel mehr Künstler in unserer Gegend, auch hier oben in Mannheim und im Süden, als wir das wissen, Nachbar. Nachtschirmer, zum Beispiel deine Nachbarschaft. Auf einmal hast du hier einen Star und man weiß es gar nicht. Zum Beispiel der das Earl of Luxley rausgebracht hat, Nature, der kommt auch aus unseren Gefilden. Wer hätte das gedacht? Lovely Summer Day. Aha! Radio Regenbogen aktuell. Um 0 Uhr und 20 Minuten ganz genau aktuelle Informationen zum Geschehen in Neuenstein im Hohenlohischen. Das Geiseldrama, das dort seit Stunden andauert. Zum vierten Mal hat sich der Geiselnehmer inzwischen bei Radio Regenbogen in der Redaktion gemeldet. Ein Ausschnitt aus diesem Gespräch, das mein Kollege Jürgen Müller geführt hat. Aber sagen Sie mir, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Polizei inzwischen weiß, wer Sie sind, macht es aus Ihrer Sicht dann noch Sinn, so eine Hirnhaltetaktik zu betreiben, Menschen in Gefahr zu sehen? Sie sehen doch auch, wie Ihre Leute, wie Ihre Geiseln leiden unter der Situation. Also ich denke, das Aufgeben zu den Vokabeln gehört, die ich nicht kenne. Was sollten wir jetzt der Polizei sagen, was sie tun soll, um ihnen entgegenzukommen? Ja, möglichst rasch das Fahrzeug mit dem Geld bereitstellen und dann schauen wir, wie es weitergeht und werde ich weitere Instruktionen erteilen. Haben die aber Ihnen nicht gesagt, dass Sie einen Teil des Geldes beschaffen werden? Ja, nicht. Ich bin ja nicht auf dem Jahrmarkt. Und Sie glauben doch nicht, wenn die Leute zwischen 2 Millionen zusammenkriegen oder 3 Millionen, dass sie nicht auf 5 zusammenkriechten. Ja, aber also ich habe jetzt mit der Polizei gesprochen und die sagen, sagen Sie mal, 5 Millionen, wie sollen wir die jetzt so schnell am Wochenende, es ist ja Freitagnacht, also... Also als ich die Forderung gestellt habe, war 16.30 Uhr. Da war noch nicht Freitagnacht. Und es gibt auch Methoden, an Bargeld zu kommen, an Tresore in Banken, die nicht unbedingt auf die Zeitschaltuhr angewiesen sind. Aber sagen Sie mal, wenn Sie, also ich will Sie jetzt nicht nerven, aber ich denke mir, als Zeichen guten Willens wäre es doch vielleicht sinnvoll... Nein. Also können Sie mir sagen, warum nicht? Ich meine, wenn ich die Frau so... Weil, um eine der Geiseln hier rauslassen zu können... muss ich mich derart exponieren, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zugriffs in einem solchen Maß erhöht ist, die für mich nicht tragbar ist, in solchen Wahrscheinlichkeit. Und diese Wahrscheinlichkeit ist für mich zu groß. Die Gefahr, die darin für mich liegt, nämlich gestellt zu werden. Was meinen Sie, wenn hier die Tür aufgeht, einer der Geiseln rausmarschieren sollte? Da hat auch die Polizei nichts Besseres zu tun, als rein in die gute Stube. Es wäre wahrscheinlich auch besser, jemanden ernst zu nehmen, der hier mehrere Waffen bei sich trägt, die nachgewiesenermaßen scharf schießen. Also den Menschen würde ich auch mal lieber ernst nehmen, ob ich den jetzt für verrückt halte oder nicht, oder wie ich den einschätze auch immer, der Mann hat erstmal die Waffen in der Hand. Ein Ausschnitt aus einem Gespräch, das wir vor einer Viertelstunde mit dem Geiselnehmer geführt haben. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. We'll be right back. Hallo 25. Hallo Nachtschwimmer. Freitagabend. Ravers and party people. Are you coming with me to my love den? Ach schon mal, ihr habt schon gemerkt, ich bremse mich musikalisch ein bisschen, weil das liegt mir auch ein bisschen auf dem Magen, die Geiselgeschichte. Aber das werdet ihr hoffentlich verstehen. Jetzt werden manche sagen, ja, was, der bremst sich? Wie ist es dann, wenn es normal ist? Da frage ich nicht, lieber nicht meinen Freund Alan. Latin thing, maybe Italy. Sie, nicht aufs Klo gehen. Roger, nicht einmal. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Welcome to the Global Village bei der Lumax 96. Lumax Banking. Vom 12. bis 20. Oktober in Ludwigshafen, Ebert Park. Watch out for flyers. 7 Welten erwarten Sie. Wir präsentieren Cyber City, die Welt aus Kommunikation und Spiel. Kostenlos im Internet, schwerelos im Cyberspace. Jeden Tag verlosen wir 100 Tickets für eine Reise in die digitale Zukunft. Wir sehen uns auf der Lumax. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, wo der liebe Charlie morgen, heute Abend ist. Heute ist Samstag, 12. Oktober. Zum einen Neuried Altenheim in der Festhalle, das ist bei Offenburg. Dann am Kaiserstuhl in Wiel, in der Festhalle Wiel. Klar. Und Bad Säckingen in der Diskothek Eldorado. Und im Elsass, Hallihallo nach Frankreich, in Schillersdorf. Und da geht überall die Post ab. Am kommenden Freitag, den 18., da ist dran im württembergischen Balingen-Engstlatt. Ortsteil Engstlatt, Festhalle. Dann Kaiserstuhl Endingen, alte Stadthalle. Karlsruhe aus Stadthalle. Und kommenden Donnerstag übrigens wieder Spektrum Diskothek. Spektrum in Bad Krozingen. Hey, hey! This is the Mobile Roadshow. Ich höre gerade, wir bekommen wieder Aktuelles, da muss man kurz umschalten. Radio Regenbogen, aktuell. Um genau 0:30 Uhr tut sich was bei der Geiselnahme im Hohenlohischen. Stefanie Köchel ist vor Ort, mittlerweile in der 8. oder 9. Stunde. Was ist los? Die große Nachricht hier, das ist einfach, das Geld ist eingetroffen. Beziehungsweise sie haben die 5 Millionen zusammen. Das war ja, wie gesagt, sehr schwierig, das am Freitagabend 100 und 200 Markscheine zu besorgen. Die 5 Millionen sind zusammen. Ob das Geld jetzt schon da ist oder ob es in wenigen Sekunden eintrifft, das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls schon einen gepanzerten Mercedes vorbeifahren sehen. Aber das wäre jetzt gemutmaßt, ob das Geld da drin war oder nicht. Die Polizei ist bereit, diese 5 Millionen gegen die Geiseln auszutauschen. Das ist zumindest die offizielle Aussage, die gemacht wurde. Es gibt Informationen über diesen Mann, der da in Neuenstein derzeit immer noch 6 Geiseln in der Filiale der Sparkasse in seiner Gewalt hat. Was ist das für ein Mann? Wie gesagt, es wurde viel gemutmaßt, das habe ich vorhin erzählt, viel spekuliert. Also die Polizei vermutet aufgrund einer Stimmanalyse, dass er 30 Jahre ist. Er kann jünger sein, er kann ein bisschen älter sein, aber so um den Dreh rum. Dann wird vermutet, oder das ist aber schon eine große Mutmaßung, dass er vielleicht aus dem Badischen kommt. Er spricht ja eigentlich recht Hochdeutsch, aber so in manchen Anklängen klingt es eben doch badisch. Dann war auch immer die Mutmaßung, ist es ein vorbestrafter Täter, ist es nicht. Und da ist jetzt zu sagen, dass man vermuten kann, dass er verurteilt wurde wegen eines Tankstellenüberfalls und auch Kaufhauserpressung und soll 4,5 Jahre im Gefängnis gesessen haben. Mittlerweile die Szenerie vor der Bank immer noch hell erleuchtet. Ein Auto ist dort schon vorgefahren oder noch nicht? Es sind mehrere Autos vorgefahren und es ist natürlich in diesem Pulk von Journalisten, das muss man sich vorstellen, Fotografen, Kameras, man kann schon die Kollegen gar nicht mehr zählen, es ist schwierig dann zu erkennen, ist das ein Auto vom Sonderkommando, ist das ein Auto von der Bank. Es fahren immer wieder Autos vor, das kann man sagen, also es tut sich was und dennoch kann man auch sagen, klingt vielleicht ein bisschen wie das Gegenteil, ist die Lage stabil. Das ist auch das Ziel der Polizei, die Lage stabil zu halten und auch den Täter zu beruhigen. Und die Polizei versucht auch immer wieder mit dem Täter Kontakt aufzunehmen, letztlich auch, um ihm zu sagen, dass das Geld jetzt eingetroffen ist. Der Bereich um die Bank herum ist also nicht mehr abgesperrt, ist mittlerweile für jeden dort wieder frei zugänglich. Ganz so würde ich es nicht sagen. Die Neuensteiner, die in der Gegend wohnen, die gucken manchmal aus dem Fenster, aber ansonsten sind fast nur Journalisten dort in diesem Bereich, denn nur Journalisten sind in diesem Bereich, der so nah ist, an der Bank zugelassen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, gerade ist wieder ein Auto ganz schnell vorbeigefahren. Also es tut sich was hier und man kann sagen, die Journalisten sind jetzt relativ nah dran an der Bank, aber im Sicherheitsabstand muss sein, zur Sicherheit von allen. Gut, wir haben hier mittlerweile aus der Redaktion ein viertes Gespräch mit dem Täter geführt. Er hat uns zum vierten Male hier angerufen. Wir werden daraus weitere Ausschnitte noch in dieser Stunde senden. Damit einstweilen herzlichen Dank nach Neuenstein. Stefanie Köchel ist für uns vor Ort und wird auch vor Ort bleiben. Null Uhr und 33 Minuten, Radio Regenbogen, Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Team Melody, Stevie B. Nach schon mal, kurz nach halb. Hey, das ist wieder Zeit für unser Gewinnspiel. L, komm, sag bitte das Gewinnspiel an. Jetzt wird gespielt. Bisschen freundlicher, L, komm auf. Na los, na los. Hast du noch bisschen Freundlichkeit drauf, L? Leute, alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Danke, L. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt. Darauf haben Sie doch schon alle gewartet. Oh, wie niedlich. Und nun unser Gewinnspiel. Fünf Interpreten werden gesucht. Attacke! Was hat der gesagt? Alles Kacke oder sowas. Interpreten, wer die hat, 0138 8000. Hey, ist die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Nein. Ist die da, die mit dem dicken Pulli anmacht? Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Kann sich an diese Songs noch erinnern? Ich bin so 4-5 Jahre zurückgegangen, ha? Oder zum noch mehr? Wer weiß. Wie sieht's aus? Habt ihr schon 5 zusammen? Dann 01388000, bitte. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich kann nämlich wieder mal nicht aufhören. Manchmal wird dir manchmal im Mond sein, ein Träumchen, die im Ballon und wenn du come on, let's do it some more. That one spilled the dance floor, come on, let's do it some more. Fast schon das Doppelte als fünf. Und ich bring den Ring noch nicht zurück. Aber einen bringen wir noch. Okay? Mein Schuhverkäufer meckert auch schon noch. Älter, wie noch einen bringen? Aber Finger weg von meinem CD-Player. Oh, den Ring. Da lang ich nicht hin. Den alten Dinger, den lassen wir stehen. Das ist gut, das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Hey, kennt gefährlich mehr, das ist total verrückt. 1, 2, 3, 4, Radio. Radio Regenbogen. Und zwar ist es der Remix von Deep House. Und da hat sich nämlich kein geringerer als DJ Quicksilver dahinter geklemmt. Hat es mal geremixt. Und jetzt hören wir es uns mal an. Deep. Steven Müllmann, Bremseck, grüßt den CB-Funkverein von Ludwigsburg Umgebung, CT11, Rotraner 01, Freundin Sandra und Thorsten. So, dann ich grüße die ganze Rathaus-Clique. René, Andreas, Knöller, Metzler, Marin, Hatzi, Samuel und natürlich Patrick aus Weiler. Bitte spiele BBE on Fujis. Das müssen wir irgendwie noch reinkriegen. Tina Obreiter aus Pfaffenrod. Das ist in der Nähe von Karlsruhe-Etzlingen. Manuel aus Kohlberg grüßt Philipp, Markus, Dani, Doro, Hartmut, Manuel, Jan. Und alle Nachtschwärmer, die vor 2 Wochen in Metzingen waren. Ja, die grüße ich auch. Da war ja im Rathaus in der Garage eine Garagenparty. Benny aus Hagen oder Huckendorf aus der Schweiz grüßt alle, die zurzeit noch arbeiten und lernen müssen. Einen besonderen Gruß an alle Chemiestudenten, die zuhören. Ja, ja! Ich grüße die Walli aus Fürth, der Klaus aus Mörlenbach. So, ich heiße Jürgen und komme aus Neckargemünd und grüße den ganzen Automobilsportclub Neckargemünd, die Klasse 6 des GHS Neckargemünd. Markus Busenbach grüßt alle CB-Funker im Kreis Karlsruhe, C-Jugend des FC Busenbach, Waldbronn. Treue Nachtschwärmer schicken dir 2 kühle Blonde. Das werden wir nachher mal durchlesen. Die müssen wir erst zensieren. Ne? Da kriege ich manchmal hier blöde Hinwitze. Da haut es mich hier fast immer um. Deine Nachtschwärmer Florian und Rurik. Dankeschön. Deep House. So, was haben wir jetzt hier? Nein, ein Uhr. Na, ich wollte eigentlich was anderes machen. Hallo, hallo, stopp. Das Ganze. Schaff. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey! Bei Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Jetzt kommt DJ Panda. My dimension. Ende. Da wollen wir mal reingucken. Ich habe heute Geburtstag. Ich grüße alle Arau-Fans, Andreas, Mirko, Pablo, David, Bader, Beat, Studer, Sven, Christ, Marc, Darius, André und wer? Wer grüßt denn? Adrian Remund hat Geburtstag. Hey, El, da ist ein Geburtstag. Wie ist denn bei dir, wenn du Geburtstag hast? Die feiern keine Geburtstage. Warum nicht? Gut, das hinterlässt unheilbare Gefühlsnarben, aber spart viel Kohle für Geschenke. Ja, das ist echt El. So, das hätten wir. Schwurpikowski. Toten weg von der Fernbedienung. Gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Jetzt kommen nochmal die Termine von Charlie 2000 on the road. Heute Samstag, 12. Oktober, heute Abend, Einlass jeweils 20 Uhr. Neuried Altenheim, Festhalle Neuried Altenheim bei Offenburg. Wiel am Kaiserstuhl auch die Festhalle. Und Bad Säckingen. Das ist ganz unten an der Schweizer Grenze, Bad Säckingen in der Diskothek Eldorado. Und wer ist das? In Schillersdorf. Nächsten Freitag ist dran, Balingen Engstlatt Festhalle. Nächsten Samstag, Endingen, auch Kaiserstuhl, Karlsruhe, Oststadthalle. 19. Oktober, nach schon an der Umgebung von Karlsruhe. Kreuzt euch den 19. an. Oststadthalle Karlsruhe. Und nächsten Freitag erkläre ich, wo die ist. Ganz einfach zu finden. Road again. This is the Mobile Road Show. Welcome to the Global Village bei der Lumax 96. Vom 12. bis 20. Oktober in Ludwigshafen, Ebert Park. Watch out for flyers. Sieben Welten erwarten Sie. Wir präsentieren Cyber City, die Welt aus Kommunikation und Spiel. Kostenlos im Internet, schwerelos im Cyberspace. Jeden Tag verlosen wir 100 Tickets für eine Reise in die digitale Zukunft. Wir sehen uns auf der Lumax. So, Nachtschwärmer, hier geht's ins Wochenende. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Der Hammer des Monats bei... 2000. Okay. Turn the night into a glory day. Von Platz 5 auf Platz 3 gestiegen. Pray. We can make it a better place when we pray for freedom. Und bei der Radio Regenbogen Hitparade sogar Platz 1. What a immigration all over the nation. We've been wasting most of our time talking about things, and that's no sign. Recognize the advice, it's more than only an exercise. Remember of the world so far away, where people stay and pray every day. They have their hopes, they have their chance to pray for peace and tolerance. Remember of that time paradise, a system without any compromise. Let me say, we can find a way, stand up for the rules and pray. We can make it a better place. And let it in. I've heard of a world so far away, where people stay and pray every day. They have no God, no sovereign. They pray for their rules and so they win. Remember all past our paradise. Linen ain't no compromise. Let me say, we can find a way. Stand up for the rules and pray. We can make it a better place. Aktuell. Um 1 Uhr und gleich 31 Minuten geht das Geiseldrama von Neuenstein im Kreis Hohenlohe mittlerweile in die 9. Stunde. Immer noch hält ein Mann dort in einer Zweigstelle einer Sparkasse 6 Geiseln fest. Was hat sich mittlerweile getan? Was hat sich in den letzten Minuten getan? Stefanie Köchel vor Ort. Die Überschrift kann eigentlich heißen, nichts Neues in Neuenstein. Die geforderten 5 Millionen, die sind zwar eingetroffen, aber eine Übergabe, die ist noch überhaupt nicht in Sicht. Wenn man hier sich umsieht, dann liegt das hohenlohische Städtchen, es sind ja gerade 6000 Einwohner hier, schon in tiefem Schlaf, in den Fenstern brennt kaum noch Licht. Und auch die 9. Stunde, du hast es gesagt, das geht mittlerweile an die Substanz. Ich meine, nicht nur für die Journalisten, die hier vor Ort sind, ich meine, wen interessiert es, dass wir frieren, aber wenn man sich überlegt, dass die Geiseln jetzt schon die 9. Stunde in Gewalt des Geiselnehmers sind, kein Mensch weiß, wie es ihnen geht, zumindest hier vor Ort ist da überhaupt nichts rauszukriegen. Es war ja nun offenbar mal kurz davor gestanden, eine Geisel zumindest kurz rauszulassen, wenn nicht ganz frei zu lassen, als Zeichen irgendwo des guten Willens. Das hat sich dann alles wieder zerschlagen gegen 22 Uhr. Es soll ein Fluchtwagen vorgefahren worden sein. Das Geld soll auch bereitstehen. Kann man das erkennen von außen? Von außen erkennen ist schwierig. Also sagen wir mal so, man kann es mutmaßen. Aber abgesehen vom Erkennen kann man sich da schon berufen auf die Aussagen des Pressesprechers der Polizei, Jürgen Meerwald ist sein Name. Er hat gesagt, das Geld ist da und in Bezug auf den Fluchtwagen sagt die Polizei, es ist zumindest kein Problem, den binnen Sekunden dann zu beschaffen. Ob er schon direkt vor der Bank steht, das ist nicht ersichtlich. Mehrere Audis stehen dort, aber ob dieser besagte Audi dort steht, das ist nicht bekannt. Ist denn bekannt, wie die Polizei jetzt weiter vorgehen will? Oder gibt es Anzeichen dafür, dass es zu einer Stürmung kommt? Ist da irgendwas außen erkennbar? Also eine Stürmung ist überhaupt noch nicht zu erkennen. Es ist natürlich ein riesiges Polizeiaufgebot da, aber dass da nun eine rege Betriebsamkeit herrschen würde, dass irgendwas im Anschlag liegen würde, also das wäre nun wirklich übertrieben. Mir scheint fast so, als ob auch die Beamten ausharren. Es ist aber auch eine Übergabe noch nicht in Sicht, weil auch in dieser Richtung, es läuft keiner zur Bank mit Koffern, jedenfalls im Moment nicht. Das könnte natürlich in den nächsten Minuten passieren, wir wissen es nicht. Das Geld ist da, aber eine direkte Handlung steht eigentlich jetzt kurz nicht in Sicht. Stefanie Köchel ist unsere Reporterin in Neuenstein und sie wird ausharren und wird uns sagen, sobald sich dort was tut, vor der Bank, in der Bank, um den ganzen Fall drumherum. 1.33 Uhr genau. Uhr, Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. Keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Radio von hier, Radio, Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box, Blue Box. Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box. Da bin ich wieder, Nachtschwärmer. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action. Es geht los. Yeah, yeah, yeah. Wir suchen nämlich wieder 5 Interpreten. Los geht's. Ja, ja. Und 2, 1, 2, 3, 4. Okay. Und zwar Deutsche Welle Spezial. Darf ich betten? Wer 5 Interpreten zusammen hat, 0138 8000. Anrufen! In München steht ein München. informiert, weil Los Tage inseriert. Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut das ist, die Rose gibt. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutzen, sind die Füße platt. Skandal! Skandal! Hohe Berge. Aber jetzt kommen die letzten zwei auch nicht mehr an. Ich habe schon weit über 10. 5 suchen wir. Wachsen ist bei dir nicht der Trend. Du bist ja so normal. Das ist doch nicht normal. Wachsen machen über deine eigene Dopalache. Auslippen kannst du dir nicht mehr leisten. Wachsen machen ist bei dir nicht mehr drin. Und ich bin verlassen von einem guten Geist. Windspiel 0138-8000. Klasse. Aber jetzt will ich wissen. Alles anschnallen. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Hoho! Ready? Hold on. It's the start of another weekend. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? Mal immer, wer schon gewonnen hat, der muss ein Vierteljahr aussetzen. So lange kann es auch maximal gehen, bis die Preise zugeschickt werden. Bei mir. Da geht es immer so lang. So, jetzt habe ich dran den Stefan aus Reutlingen. Stefan, grüß dich. Hallo. Bist du so ein deutscher Welle-Spezialist? Ach, von früher halt. Aha. Na, lass mal hören. Ja, also 5 brauchst du, gell? 5 Stück, ja. Nena. Richtig. Bei der Murphy Gang. Ja. Markus. Wunderbar. Peter Schilling und Geier Sturzflug. Yay! Yeah! Für einen Spezialisten gar kein Problem. Hoho. So, alle anderen Limit auf. Super. Hoho. Spitze. Danke. Ja. Das ist er also, der ganz alltägliche Wahnsinn nach Mitternacht. Full Power. Attention. Euch an. Jetzt machen wir einen DJ-Test. DJ-Test. Und zwar für Sunbeam. Ich finde sie tierisch stark. Sunbeam. Arms of Heaven. Arms of Heaven. Thank you. Uhr und 50. So, jetzt werden wir uns mal den Faxen hier zuwenden, die noch gekommen sind. Ich möchte nur meine Arbeitskollegen Manfred und Jose grüßen. Alle Bäcker. Yay, alle Bäcker, die gerade ab. Oh, die Armen müssen arbeiten. Hallo, ihr Bäcker. Vielen Dank im Voraus, Ralf aus Karlsruhe. Und jetzt die nächste Fax. Wir sind die Ravers aus Trillfingen. Ente, Dirk, Benze und Hagi. Wir würden Scooter, das kommt als nächstes. I'm Raving. Ja, natürlich. Und 7 Seconds. Oh, das habe ich zwar, aber ob mir das noch reicht, ich guck mal, ja? Oh, nächstes Fax. Hallihallo, hoffentlich. Was ist mit deinen Blondinenwitzen? Sind die ausgegangen? Vinzenz Träger. Nein, aber. Nachschwimmer sei auch nicht böse, aber wegen der Geiselnahme, ehrlich, das. Wir fühlen uns irgendwie mit den Geiseln und ich habe mich schon gebremst, so gut es ging. Nächstes Mal hole ich alles nach, nächsten Freitag, okay? So, was haben wir denn hier? Folgende Leute werden gegrüßt. Michael Wiedemann, Achim Falter, Michaela Biondi, Clemens, Daniel Heine, die gesamte Gruppe im Reha-Zentrum in Neckargemünde, Wohnheim 10, Niveau 10-2. Aha! Andreas Baumann in Bellheim. Alle Beschäftigten vom Arbeitsamt in Germische und alle Dienststellen. Aha, ein angehender Beamter. So, dringend. Aha. Ich heiße Stefan Gerbern, komme aus Muttenz bei Basel. Ich grüße den Walter, Judin, Michael, Dominik, alle Ante-Fans. Kann das sein? Tote Hose-Fans? Ja, übrigens, Toten Hosen. Das ist das Stichwort, Nachtschwärmer. Die Toten Hosen sind Nummer 1 auf der Media-Kontrollliste. Spice Girls sind leicht abgerückt auf 2. Pray, DJ Bobo 3. How Bizarre OMC 4. Naja, ansonsten hat sich nicht viel geändert. Das könnte ich ja kurz machen. Nochmal kurz zu meinem Freund und Damenschuhverkäufer rüberschalten. Kinder, es ist an der Zeit, eurem Vater zu danken dafür, dass er den Tariflohn nach Hause bringt. Danke, Dad. Das Leben war mal schön. Gibt's sonst noch was? Ja. Daddy, wir haben nichts zu essen. Meine Unterhose hat keinen Gummizug. Strictly Badass. All product names are the trademarks of their respective holders. All music and lyrics are used by permission and are copyrighted by their respective artists or publishers. All rights reserved. Unauthorized reproduction of this recording is prohibited by federal law and subject to criminal prosecution. No part of this recording may be reproduced, transmitted, transcribed, reproduced, or stored in any form. Skies were blue in the middle of the pouring rain. Everybody was happy, energy shining down on me. Yeah, I got a first class ticket, feel as good as a boy can be. I'm raving, I'm raving. I'm raving till the sweat has fallen down off me. I'm raving. We'll be right back. shoes and I boarded a plane. Touchdown in a land where the skies were blue, in the middle of the pouring rain. Everybody was happy, energy shining down on me. Yeah, I got a first class ticket, feel as good as a boy can be. I'm raving, I'm raving. I'm raving till the sweat has fallen down off me. I'm raving, I'm raving. But do I really feel the way I feel? Yes! Klasse. So, Nachtschwimmer, das war's dann fast schon wieder. Diese Sendung wurde präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Familie, wir werden gemeinsam hier Abschied machen. Kelly, schreib du gerade mal hier noch die Grüße, auf die gekommen sind. Ha? Kelly, bitte. Das kann ich nicht schreiben. Kelly, schreib mal hier. Na, schreib das hier auf da, was da steht hier. Kann ich auch nicht schreiben.